Transparenz für die Ohren. Soweit ich es überschauen kann, sind wir jetzt quasi komplett. Ich grüße Sie, ich grüße euch recht herzlich zur ersten Pressekonferenz des neuen Bundesvorstands hier in der Messehalle an der Saale. Ja, das Gremium, also es wird dort noch gewählt, es sind noch ein paar Stellvertreter halt offen, aber ich glaube so das Kerngremium ist halt komplett, deswegen machen wir die Pressekonferenz jetzt schon. Ich grüße auf der Bühne Stefan Körner, neuer Vorsitzender der Piratenpartei, Carsten Sarosch, sein Stellvertreter, Christos Thingoloudis, politischer Geschäftsführer, dann die Stefanie Schmidtke als Generalsekretärin und den Stefan Bartels als Schatzmeister. Am ersten halt werden jetzt alle hier auf der Bühne halt ein erstes Statement abgeben können, genau in der Reihenfolge, die ich jetzt einfach... Das ist sehr leise. Achso, soll ich mein Mikro mal reinhören? Ja. Es werden jetzt in erster Linie erstmal alle ein Statement abgeben in der Reihenfolge, wie ich sie gerade vorgestellt habe. Stefan? Ja, erstmal herzlich willkommen. Danke für Ihr Interesse. Ich glaube, dass wir jetzt einen Vorstand haben, der durchaus in der Lage ist, die Grabenkämpfe innerhalb der Piratenpartei zu beenden. Ich weiß, dass wir in den letzten Monaten auch dadurch aufgefallen sind, dass wir eine ganze Reihe von Streitereien und Auseinandersetzungen hatten. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir ab jetzt wieder gemeinsam Politik machen. Grundsätzlich ist, glaube ich, das Erste, was wir machen müssen, dass wir unsere Basis wieder für die Politik begeistern, damit wir politisch wieder wahrgenommen werden und dass die Menschen wieder Spaß daran haben an der Politik und dass wir dadurch dann auch entsprechend unbequem den anderen Parteien gegenüber treten können, um unsere Ziele weiter herauszuarbeiten. Auch von mir einen herzlichen Willkommen und danke fürs Interesse, was für mich halt ganz, ganz wichtig ist. Wir sind das Original, was im Netz abgeht. Wir sind das Original, das Original an Bewegung, an Parteien. Wir wollen den NGOs und den Bürgern in den Parlamenten als solches, als Proxy dienen. Und ich möchte auch persönlich, ich freue mich darüber zum Beispiel, dass die Fälschungen, was die Grünen versuchen, was die SPD versucht, makulaturmäßig im Datenschutz was zu machen, wir sind definitiv das Original. Ich freue mich einfach, dass ich die begonnene Arbeit weitermachen darf. Ich glaube, das Hauptaugenmerk wird jetzt darauf gerichtet sein, dass wir unseren Basisentscheid fertig kriegen, damit wir in Zukunft auch zwischen den Parteitagen Basisentscheide einholen können. Ja, und für mich ist natürlich nach wie vor wichtig, dass wir unsere Verwaltung weiter auch professionalisieren, dass wir also nicht mehr im Endeffekt unsere Mitglieder ausbeuten mit ehrenamtlicher Arbeit, sondern dass wir wirklich rangehen und für gute Arbeit auch und für gute Leistung auch bezahlen. Ich danke euch. Ich danke euch. Dann würde ich jetzt die Runde für Fragen öffnen. Das wäre sehr hilfreich, dass ihr oder Sie sich vor der Frage kurz vorstellen, also Name und Medium. Danke. Und vielleicht an wen die Frage gerichtet ist. Claudia Wessling von der AfB, eine Frage an Herrn Körner. Was macht Sie nach diesem Parteitag so zuversichtlich, dass Sie die Grabenkämpfe beenden werden? Gerade im Plenum wurden ja schon wieder Stimmen laut, dass irgendwie der linksprogressive Teil nicht vertreten sei im Bundesvorstand. Was macht Sie trotzdem zuversichtlich, dass Sie es jetzt schaffen, die Piraten aus dem Tief zu holen? Ich glaube, ein großes Problem der vergangenen Bundesvorstände war immer wieder, dass 90% der Energie, die die Vorstandsmitglieder investiert haben, in Reibungsverlusten untergegangen ist für Grabenkämpfe innerhalb des Vorstands. Und ich habe im Augenblick so das Gefühl, dass das Team, das gewählt wurde, diese Reibungsverluste in der Form so nicht haben wird. Ich habe das Gefühl, dass es ein sehr stabiler Vorstand sein könnte oder sein wird. Und das hilft mit Sicherheit, um sich eben darauf zu konzentrieren, die Leute mit ins Boot zu holen, die gemeinsam Politik machen wollen. Und das sind mit Sicherheit die allermeisten Piraten. Weitere Fragen? Wie wollen Sie denn mit dem Berliner Landesverband umgehen, der ja hier auch auffällig wurde durch kritische Bemerkungen und fröhliche Reden? Wie werden Sie sich künftig zusammenraufen? Also ich glaube nicht, dass wir vom Berliner Landesverband als Gegner in der Partei reden sollten, auch wenn es in anderen Parteien durchaus üblich zu scheinen sein. Ich habe gestern mit fast allen Mitgliedern des Landesvorstands Berlin ein Gespräch gehabt. Wir standen zusammen und uns allen war klar, dass wir gemeinsam Politik machen wollen. Das heißt, der Landesvorstand der Piratenpartei in Berlin ist dabei, ist mit an Bord und ist sich der Tatsache bewusst, dass wir gemeinsam agieren wollen. Eine Frage an den gesamten Vorstand. Kannst du dich gerade noch kurz vorstellen? Entschuldigung, Michael Balke vom Kompass. Frage an den gesamten Vorstand. Will der Bundesvorstand diesmal stärker oder überhaupt mit den Landesverbänden zusammenarbeiten, sich austauschen, kommunizieren? Ja, ich habe es ja bereits erwähnt. Ich werde eine GO vorschlagen, in der die Landesvorstände tatsächlich ein Vetorecht haben. Und ich habe die Hoffnung, dass sie alleine dadurch motiviert sind, an der Arbeit des Bundesvorstands teilzuhaben, weil sie ja die Beschlüsse am Ende mittragen. Und ich habe das Feedback von ganz vielen Landesvorstandsmitgliedern in den letzten 12 Stunden bekommen, dass sie alle motiviert sind, auch gemeinsam zu agieren. Also ja, es wird funktionieren. Hallo, ich bin Peter von der Flaschenpost, Peter Oliver Grätzer. Ich wollte fragen, der letzte Vorstand ist ja relativ schnell zerbrochen. Wie wollt ihr das, die Wiederholung davon verhindern? Wer soll die Frage beantworten? Dann kann ich es ja gerne mal machen, weil ich auch im letzten Vorstand war. Zumindest auf meiner Warte war es so gewesen, dass zu wenig kommuniziert wurde. Also auch ich habe zu wenig kommuniziert und da sind wir uns einig, wir werden viel, viel miteinander kommunizieren und auch die Themen sofort ansprechen und gar nicht erst sacken lassen. Darf ich dazu? Wir haben ja dieses Herzblatt hinter uns und wir kennen uns alle mittlerweile. Wir haben teilweise stundenlang da gesessen, wurden gegrillt. Zum letzten Grill-Event gab es über 500 Leute im Stream. Wir kennen uns mittlerweile und wir mögen uns sogar. Das kann es sogar gar geben beim Vorstand. Das ist auch mal machbar. Ja, Mirko Brahmann von Pyrotaxi und Pyrotrock. Und ich wollte mal wissen, wie geht's denn jetzt weiter? Also was habt ihr euch dann überlegt? Und zwar von jedem Einzelnen, welche Ideen ihr habt, um die Sache voranzubringen. Denn die Sache ist ja wichtig, die wir hier vorhaben. Ja, ich kann gerne anfangen, das ist nicht das Problem. Was haben wir uns überlegt? Ich denke mal, wir, auch wenn Christoph gerade gesagt hat, wir mögen uns, selbstverständlich, wir kennen uns, aber finden müssen wir uns natürlich erstmal noch. Und was bei mir an erster Stelle steht, ist natürlich ganz klar die Kommunikation. Also deswegen danke auch nochmal an die Frage. Wenn wir nicht mit den Landesverbänden in Verbindung treten oder mit der Basis kommunizieren, dann hört das Ganze gar ganz weg. Also das muss unsere erste Aufgabe sein, die Kommunikation, die leider in letzter Zeit ein bisschen verloren gegangen ist, wiederherzustellen und das wieder aufzunehmen. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Ein bisschen konkreter, also was würdest du da gerne tun? Wir haben ja schon die nächsten Termine wieder vorstellen. Wenn du schaust, am 6. ist in Hamburg ein Wahlparteitag für den Landesverband Hamburg, am 12. dann für Schleswig-Holstein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das sind die ersten Termine, wo wir gleich hin müssen und auch Präsenz zeigen müssen, um dann mit den entweder wiedergewählten oder neuen Vorständen Kontakt aufzunehmen. Und wir müssen intern erarbeiten, wie wir dann einen Ablauf hinbringen, der auch thematisch besetzt ist. Okay, im Grunde gibt es 2 Punkte, die aus meiner Sicht wichtig sind. Zum einen müssen wir dafür sorgen, dass der Wahlkampf für die nächsten 3 Landtagswahlen stattfindet. Wir haben Landtagswahlen in Gegenden, bei denen die Piraten nicht besonders zahlreich vertreten sind. Das ist jetzt kein Geheimnis. Kannst du die nennen? Wir haben in Sachsen, wir haben in Thüringen und Sachsen-Anhalt einfach zum Teil zu wenig aktive Mitglieder. Und wir werden unser Bestes tun, um die im Wahlkampf vor Ort zu unterstützen. Ich habe vorhin mit Bernd Schreiner geredet, der ja Landesvorsitzender in Thüringen ist, und habe ihm meine Hilfe angeboten. Es ist sein Wahlkampf, er wird koordinieren und tun, was er für richtig hält. Und jede Unterstützung, die er dafür haben möchte, wird er bekommen. Und so ist es auch in den anderen beiden Bundesländern. Und das Zweite, was wir einfach tun müssen, ist dafür sorgen, dass die Mitglieder wieder eingebunden werden, dass BEO vorankommt. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es möglich ist, in den nächsten 100 Tagen den ersten Basisentscheid auf den Wege zu bringen. Und wenn das gelingt, glaube ich, haben wir gezeigt, dass wir die Mitpartei sind, von der wir reden. Da war jetzt gerade wieder so eine Abkürzung, die wahrscheinlich nicht jeder kennt. Kannst du die kurz erläutern? Der Basisentscheid? BEO. Okay. Bio, ist das Basisentscheid online. Dann fragen wir nach Bio. Bio. Basisentscheid online. Genau. Wieso nicht ständige Mitgliederversammlung? Der dritte Punkt fehlt noch. Erstens, zweitens, drittens, sagten Sie. Ja, das dritte muss ich mir für meine Abschlussrede um 17 Uhr aufheben. Es soll ja noch ein bisschen spannend bleiben. Und nachdem ich den anderen, den dritten Punkt noch nicht genannt habe, kommt das noch. Also ich denke, in jedem Fall sollten wir jetzt auch erstmal den Weg finden, dass wir gerade unseren größten Kritikern erstmal die Hand ausstrecken und entgegenreichen. In der Hoffnung natürlich auch zu sein, dass sie ihn annehmen. Also da müssen wir sehen, wie wir kommen, und da müssen wir auch tatsächlich einen guten Weg finden, wie wir ihn anbieten. Also nicht einfach nur so, jetzt kommt mal ran, sondern da habe ich allerdings noch nicht die Idee, wie wir es machen. Also ich habe vorhin, haben wir mit den Landesvorständen zusammengesessen, haben kommuniziert. Wir haben relativ offen miteinander geredet, welche Fehler und Fails in der letzten Zeit waren. Und wir wollen da auch der Informationsfluss als solches halt, soll halt besser sein von Bundesebene auf Landesebene. Wir haben auch besprochen, welchen Wahlkampfhilfen untereinander kommen. Wir haben natürlich piratige Thematiken rübergebracht. Das heißt, Landesverbände wie Berlin helfen Brandenburg. Landesverbände wie Hessen helfen Thüringen. Hessen gemeinsam mit Berlin wird dann Brandenburg helfen. Und das kam halt zu der Konferenz vorhin raus, unter anderem. Wir haben ja, danach haben wir noch eine Themenbeauftragtenbesprechung gehabt, wo wir uns auch mal kennenlernen, in welche Richtung wir gehen wollen, wie wir die einzelnen Themen nicht nur intern besprechen, sondern wie wir sie auch nach außen bringen, wie wir die NGOs in den jeweiligen Themen, also sprich Landwirtschaft, AG Landwirtschaft, AG Urheberrecht etc., also die ganzen AGs, die wir haben, dass wir uns wirklich mit den jeweiligen NGOs vernetzen und die nach außen bringen, weil es ist ja nicht nur, es ist ja schön, dass wir dann einen Programmpunkt haben, aber das muss ja auch nach außen und muss ja in die jeweilige Richtung rein. Das sind die ersten Schritte, und wir werden sicherlich noch ein paar andere Schritte nach vorne gehen. Und die GEO, die der Stefan, also der Sequa, oder darf ich dich Sequa nennen oder soll ich dich Stefan kannst nennen? Du machen, wie du möchtest. Danke. Aber das Sie ist wichtig. Ja. Ja. Herr Sequa, ja. Okay, Chef. Sequa machen will, ist natürlich auch da. Wir haben auch vorher, wir sind, also ich habe halt, ich bin ein Gefühlsmensch, und ich habe wirklich ein gutes Gefühl mit diesem Team, definitiv. So. Also wir in der Verwaltung haben ja das Glück, dass wir aus rein pragmatischen Gründen schon relativ gut vernetzt sind, und da klappt die Zusammenarbeit auch. Also ich würde gerne versuchen, diese Vernetzung und die Zusammenarbeit auch auf die unteren Gliederungsstufen auszuweiten, dass man da noch besser kommunizieren kann. Und ansonsten werde ich einfach versuchen, meinen Vorstandskollegen so weit wie möglich zu helfen und zu unterstützen. Johanna Trevin von Neuen Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob das anders ist. Das klingt so. Und zwar die eine Frage. Sie haben ja jetzt gesagt, dass Sie sich im Vorstand einig sind, aber wie wollen Sie denn die Einigkeit auch mit den vielleicht nicht Ihren Flügelangehörigen herstellen? Ein Punkt war sicherlich, was Sie gesagt hatten, Herr Bartels, auf die Kritiker zugehen. Da würde ich gerne noch mal wissen, wer das ist. Der eine. Also zumindest ich habe es ja gestern bei meiner Vorstellung gemerkt, dass ich einen lauten Zuspruch von einigen Berlinern erhalten habe. Da habe ich mit Sicherheit große Kritiker drin, auch wegen meines Rücktrittes. Auch wegen meines Rücktrittes habe ich aber auch unter anderem, auch wenn man es Flügel nennen will, auch aus meinem eigenen Flügel habe ich extreme Kritiker gehabt. Und da muss ich wirklich auf die Leute zugehen, solange sie gesprächsbereit sind, bin ich es auch. Und ich biete es an zu sprechen. Mehr kann ich dabei eigentlich auch gar nicht großartig tun. Wie würden Sie Ihren Flügel bezeichnen? Eigentlich wollen wir die Labels nicht. Insofern. Große Schwinge. Große Flügel. Eigentlich will ich auch lieber die große Mehrheit und die große Einigkeit sein. Wir sind keine Flügel und haben keine Flügel, aber uns werden momentan ja die Flügel wirklich angedichtet. Also was ich denke, was funktioniert, ist einfach die Gelegenheit hier zu nutzen, mit den Leuten zu reden. Wir haben ja durchaus prominente Vertreter der Strömungen. Und da gehört zum Beispiel Daniel Domscheit-Berg oder auch Anke Domscheit-Berg dazu. Und mit denen das Gespräch zu suchen und einfach zu signalisieren, dass es gemeinsam weitergeht. Ist schon eine der Möglichkeiten, die wir einfach hier auf dem Parteitag haben und auch nutzen. Okay. Gibt es noch Fragen? Ansonsten... Hallo, freier Journalist. Sie sind ja eine politische Partei. Welches sind aus Ihrer Sicht, vielleicht an Herrn Christos gerichtet, mal die vorrangigen Themen, die Sie jetzt aktuell bedienen wollen? Also die Themen, die haben wir ja vorhin in der Themenbeauftragten ja besprochen. Es gibt ja von der AG Energie, die gerade in Gründung ist, die Fracking-Geschichte wird sicherlich nach vorne kommen von unserer Seite. Es wird auch sicherlich die TTIP nach vorne kommen, was im europäischen Bereich passiert. Und es wird auch sicherlich noch andere Sachen sein. Aber wir sind ja nicht die Vorturner, sondern es sollte schon so sein, dass die Basis als solches auch miteinander arbeitet. Und wir haben ja auch die ganzen AGs, die SGs, die wir dann miteinander koordinieren als solches. Wir haben ja momentan die Chance, als Partei endlich mal wahrgenommen zu werden und dass wir ein professionelles Miteinander mal tragen. Das ist halt aus meiner Sicht mal ganz positiv zu sehen. Okay, ich begreife das jetzt mal als letzte Frage und bedanke mich für Ihr Kommen, für euer Kommen. Es geht ja unten weiter. Ich wünsche noch viel Erfolg, viel Spaß, viel Informationen. Genau, ich bedanke mich beim den Leuten hier und dann meinem Bundesvorstand auf dem Podium und dann, wir sehen uns dann. Vielen Dank. Jo, danke schön. Danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.